Und nachdem Siko jetzt bereits angefangen hat zu erzählen, hattest du noch weitere Dinge zu erzählen oder können wir direkt weiter zu dem gehen, was noch andere von den anwesenden Bundesvorständen zu erzählen haben? Naja, für die Aufzeichnung vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Ich war am Wochenende zuerst in Rheinland-Pfalz beim Landesparteitag, dann in Hessen beim Landesparteitag und dann bin ich nach Berlin gefahren und Magdeburg habe ich ausgelassen, weil es zeitlich nicht mehr zu machen war. Habe ich in Berlin übernachtet und bin am nächsten Tag nochmal kurz beim LPT gewesen und am frühen Nachmittag dann wieder nach Hause gefahren. Kilometer habe ich noch nicht ausgerechnet. Das war so eine Frage, die Monopol an der Stelle ab und zu gestellt hat. Aber zumindest, das war auch viel Fahrerei und viel Zeit. Aber genug der Dinge von mir. Vielleicht will jemand anders was wissen oder sagen. Ja, ich war in Sachsen-Anhalt. Das war ein sehr lauschiger, gemütlicher, kleiner Landesparteitag. Es gab so ein bisschen Diskussion, weil sie doch nicht so sehr viele sind. Also wir hatten 18 Akkreditierte. Und von daher gab es einen Antrag auf Auflösung des Landesverbands, der aber tatsächlich mehr als, ja, als Anlass dazu genommen wurde, mal durchzusprechen, wo stehen wir eigentlich, was machen wir und wie vermehren wir uns auf die eine oder andere Art und Weise. Das war eine sehr, sehr interessante Geschichte, war auch größtenteils konstruktiv mit den üblichen kleinen Holprigkeiten, die man halt an so einem Landtag hat. Ich fand es sehr schön und sehr interessant. Und fand es auch schön, mal ein paar mehr Leute aus dem Osten kennenzulernen, weil ich ja dort eigentlich relativ selten bin. Ja, es hat Spaß gemacht und ich sag nochmal Danke, war wirklich toll. Christoph, was hast du die Woche gemacht? Viel gearbeitet, wenig Piraten. Jetzt am Wochenende war halt Landesparteitag in Hessen. Na klar, war ich dabei und hab mitgeholfen, wo es nur ging. Und naja. Ihr habt einen Vorstand gewählt, ne? Ja, wir haben einen neuen Vorstand. Einen schönen Vorstand. Freue ich mich drauf. Ja, erzähl, muss man dir jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen oder was? Nein, unser altbekannter Christian Hufgart hat sich zur Wahl gestellt zum ersten Vorsitzenden und er ist es tatsächlich geworden. Tja, gibt's Fragen? Ich versuche gerade das Pad aufzumachen. Heute klappt irgendwie wieder ja nichts. Aber gut, dann gucken wir mal ins Pad. Was habe ich denn hier? Pad habe ich einen Übertrag von letzter Woche. Es geht um einen Antrag, der an die BUFO gestellt wurde, der dann lange Zeit, ja, keinerlei Beachtung erfahren hat, dann von einer Person abgestimmt wurde und jetzt mittlerweile durch diese Verzögerung obsolet geworden ist. Dazu die Frage, warum war eine Abstimmung nicht fristgerecht möglich? Ganz kurz erläutern, was da ging. Steht das da drin? Ich habe gerade das Bett nicht offen. Ich kann das gleich nochmal kurz machen. Es geht um das Ticket Nummer 1810-4. Ich habe gerade noch nicht reingeschaut. Ich glaube aber, es geht um eine Ich Kampagnenunterstützung, so habe wie ich die Frage lese. es gerade offen. Das geht um die Kampagne Refugees Emancipation, beziehungsweise die Unterstützung dafür. Da wurde also beantragt, dass wir das mit einem Spenden, dass wir den Spendenaufruf mit unterstützen und Öffentlichkeit wirksam in Form von Beiträgen und Werbebannern auf der Bundeswebseite tätig werden. Ja, Ja, und und zu zu dem dem Zeitpunkt Zeitpunkt war war eben eben der Chaos Computer Club und der Freifunk Berlin und Förderverein Freie Netze e.V. Waren da Unterstützer mit. Ich streue hier mit Asche auf mein Haupt, das ist mir vollständig unterm Radar durch. Ja, ich finde es auch gerade ein bisschen merkwürdig. Sitzungsbeschluss vom 24. Am 24. hatten wir die letzte Sitzung. Das heißt, er würde jetzt turnusmäßig am Donnerstag drankommen, so wie ich das sehe. Aber ja, ich glaube, hier nochmal ein Hinweis an alle. Wenn ihr etwas habt, was irgendwie zeitnah ist, ist es sinnvoll, da einen Umlaufbeschluss zu beantragen, weil dann muss es halt nicht die 2 Wochen jetzt im Fall warten, bis es besprochen werden kann. Mir ist er jetzt auch unterm Radar durch. Ich versuche gerade herauszufinden, warum der bei uns nicht aufgeschlagen ist. Also für die Umlaufschlüsse gibt es ja diesen E-Mail, diese E-Mail-Notification. Ich glaube, die gibt es für Sitzungsschlüsse nicht, oder? Ja, normalerweise gibt es die für alle Anträge, die eingehen, und der ist tatsächlich nicht durchgeleitet worden. Also von langer Rede, kurzer Sinn. Von diesem Beschluss hat im Vorstand wahrscheinlich nur eine kleine Minderheit überhaupt Kenntnis erlangt, weil die Benachrichtigung an unsere Vorstandsliste für diesen Antrag nicht erzeugt oder nicht durchgeroutet wurde. Das heißt, ja, tut mir leid, der ist irgendwie untergegangen. Okay, gut. Das wäre dann das. Ich denke, dazu ist die Frage beantwortet. Ich gucke mal zur nächsten. Ja, hier Zusatzfrage, ist politische Arbeit der Basis noch gewünscht? Und falls ja, wie will der BUFO in Zukunft verhindern, dass sich Aussitzen der Entscheidungen die Basis demotiviert und politisches Handeln verhindert wird? Na gut, ich meine, das ist ja wahrscheinlich in Bezugnahme auf diesen einen Antrag, wo wir jetzt eben alle festgestellt haben, dass ich habe den Seliger zum ersten Mal. Ich verlasse mich so ein bisschen da drauf, das muss ich zugestehen, auf die E-Mail-Benachrichtigung, die ich in mein Postfach bekomme, weil Hauptmedium für mich ist erstmal E-Mail. Also ich bin nicht jeden Tag in diesem Redmine, in dieser Übersicht drin, sondern ich gucke halt diese E-Mails durch und gehe dann auf die Links drauf und bearbeite dann diese Anträge. Das heißt, der ist einfach nur doof gelaufen. Das heißt, da kann man jetzt nicht ableiten, als wir würden jetzt hier also politische Arbeit torpedieren oder irgendwas. Ja, da prinzipiell gesehen, ich würde auch einfach mal sehr darum bitten, dass ihr oder eben diejenigen, die die Dinge tun und dann geht das irgendwie unter oder läuft vor die Wand oder was auch immer, nicht immer voraussetzen, dass wir Dinge nicht tun wollen oder irgendwelche Kampagnen nicht unterstützen wollen. Es kann auch tatsächlich mal passieren, wir haben alle unseren Brötchenjob. Uns kann allen mal wirklich was entgehen und uns so ein blöder technischer Fehler kann auch immer mal passieren. Das war keine Absicht. Und wenn es wirklich wichtig ist, dann schubst halt nochmal kurz an, schreibt nochmal eine Mail. Hört mal, Freunde, was ist damit passiert, damit wir das dann auch wirklich mitkriegen. Das wäre sehr nett von euch. Dankeschön. Gut, dann die nächste Frage, übrigens an dieser Stelle auch der übliche Hinweis, ich bin natürlich sehr dankbar über jeden, der ans Saalmikro kommt und mich aus meinem endlosen Monolog mit dem Vorstand erlöst. Hallo, wie meinst du das jetzt? Dass ich gerade eben ungern rede, deswegen. Ihr seid nicht das Problem. Das Problem ist, dass hier Schokolade liegt und ich mich gerne mehr widmen möchte. Okay, dann können wir es ja so machen. Ich übernehme mal stellvertretend für den Fragesteller die nächste Frage, wenn du willst. Ja gut, aber nur die Frage jetzt. Nicht, dass ihr denkt, ich würde die Moderation nicht gern machen. Okay, die nächste Frage ist, wie hoch ist das Budget für die Marina Kassel im Dezember? Die Antwort ist null. Wir haben kein Budget für diese Marina. Das heißt, der BUFO wird für diese Marina selbst keine Kosten übernehmen. Wir haben die leise Hoffnung, dass sich die Kosten für die Marina durch das, was die Landesverbände für ihre Vorstandsmitglieder, die dorthin fahren, an Kosten übernehmen, trägt. Das liegt ganz einfach daran, dass wir keine Kohle haben für die Aktion, was ich ja mal schade finde, weil Marina in meinen Augen schon ein wichtiges Treffen ist. Tobi, ja. Frage, Antwort erledigt. Das ist ja schon herrlich. Jetzt habe ich meine Schokolade gehabt, jetzt mache ich auch sofort weiter. Gibt es einen spezialisierten Ort für den nächsten BPT? Ja, es steht der Hinweis dahinter, ja, München, aber nun ja, wir wissen ja, wie das ist. Also nein, von mir gibt es keinen favorisierten Ort. Ich habe allerdings irgendwie Leuten hören, dass es eine Bewerbung aus Hessen, glaube ich, gibt. Aber nichts Genaues weiß ich nicht, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur irgendwie das Gerücht gehört, es gäbe jetzt eine Bewerbung. Falls jemand möchte, dass der nächste Bundesparteitag bei ihm ums Eck stattfindet, ist der Weg dahin folgender: hergehen und eine Halle finden, die unseren Anforderungen entspricht. Die Anforderungen stehen im Wiki und eine entsprechende Ausarbeitung, eine entsprechende Bewerbung für diese Halle dann ausarbeiten und uns zuschicken. Wer Infos dazu haben möchte, wer Unterstützung bei der Bewerbung braucht, wer sonst irgendwas braucht, was irgendwie mit Planung von Bundesparteitag zu tun hat, mag sich sehr, sehr gerne an, ich sage das jetzt einfach mal, Michael Ebner wenden, der hat es in der Vergangenheit gemacht, der steht auch mit Sicherheit weiter zur Verfügung, wenn es da irgendwelche Fragen oder Punkte gibt, die zu klären werden. Es gibt keinen Favoriten für München oder sonst irgendwo. Mein Favorit wäre Neumarkt, einfach deswegen, weil ich dann zu Fuß hingehen könnte. Aber die Halle in Neumarkt steht nicht mehr zur Verfügung, weil der Stadtrat nach unserem Bundesparteitag beschlossen hat, dass keine politischen Veranstaltungen mehr stattfinden, um die NPD draußen zu halten, die gleich danach auch einen haben wollte. Gut, also zu dem BPT, also zu der Frage, ich nehme mal stark an, damit ist der programmierte Parteitag im Frühjahr, also eben Anfang des Jahres gemeint, und da hat der Segor recht, es gibt aus Südhessen eine Bewerbung, die wir jetzt allerdings noch nicht durchgeackert haben, aus Lampertheim, das ist im Dreiländereck Hessen, Bavü und Rheinland-Pfalz, und das ist bislang die einzige. Okay, gut. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Das ist jetzt ein Antrag auf einen Umlaufbeschluss, der ins Fragen-Pad gecopy-pastet wurde. Und er beschäftigt sich damit, dass die Mailingliste der Bundespresse um die Pressesprecher und Landesverantwortlichen für die Presse erweitert werden soll. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieser Antrag eine Frage impliziert oder ob das eine Aufforderung ist, hier einen Umlaufbeschluss daraus zu machen. Er steht allerdings im Pad. Wisst ihr, was ich damit jetzt tun soll oder was die Intention dahinter ist? Ansonsten darfst du natürlich auch gerne kurz erklären, was du damit meinst, Mario. Ich habe es jetzt nur noch mal reingeschrieben, weil ja scheinbar vorhin auch schon was untergegangen ist. Ich das Ding ja auch am 24.09. geschickt habe. Es auch im Ticketsystem nicht gefunden habe. Und deshalb dachte ich, ich hau's jetzt einfach hier mal rein, dann seht ihr das und wisst zumindest davon. Das ist schon mal ein guter Ansatz, weil nein, ich suche den gerade. Aber ich meine, solch eine Frage hatten wir neulich, weil da geht es eben um die Mailingliste der Bundespresse. Und das ist eben ein Problem, da können wir jetzt nicht bei. Wir können nicht als Vorstand beschließen, wie die Bundespresse ihre Mailingliste bestückt. Also das ist jetzt einfach, wir können denen Hast das nicht recht. vorschreiben. Täusche ich mich? Oder gab es aus dem Bundesvorstand zwei Personen, die verantwortlich für die Bundespresse zeichnen? Und Die möchtest du jetzt zeichnen. gerade sagen, dass die dann darüber nicht bestimmen können? Das Ja, geht doch viel einfacher. Das geht doch viel einfacher. Ja. Wir melden euch einfach an und ihr schreibt, dass ihr Zugriff zu dieser Liste haben möchtet. Dann wird das durchadministriert und dann können die Verantwortlichen da mitlesen. Brauchen wir dafür einen Beschluss? Echt? Nein, brauchen wir nicht. Eben. Und das macht, wie gesagt, das Team an sich und nicht wir von oben. So, ich weise an dieser Stelle auf einen historischen Moment hin. Wir haben 21:22 Uhr und so wie ich das sehe, haben wir die Fragen im Pad durch. Alles, was noch kommt, ist ein Werbeblock zum Freiheitsserver und es steht auch niemand am Saalmikro. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, aber gut, ich Dann werde können wir dann. mal. Ja, ich hätte jetzt erstmal noch kurz darauf, also ich hätte jetzt demjenigen, der den Werbeblock zum Freiheitsserver da reingeschrieben hat, jetzt nochmal das Wort erteilt, weil die Zeit haben wir offensichtlich. Und ansonsten jetzt die Leute nochmal aufgefordert, sich nochmal ins Mikro zu stellen. Und Seko, was wolltest du sagen? Ist Mario noch da, ja, oder? Mario, kommst du noch mal ganz kurz? Ja, ich bin da. Ja, super. Ich finde deinen Antrag tatsächlich nicht. Kannst du mir die Mail nochmal direkt an mich schicken oder nachgucken, wann genau du die Mail an vorstand@piratenpartei.de geschickt hast? Oder mir sagen, wohin du sie wirklich geschickt hast? Also irgendwie fehlt das Ding. Also einmal am 24. an vorstand@piratenpartei.de Okay, dann gehe ich jetzt mal in die und ins OCS. heute um 14:34 Uhr eigentlich auch nochmal. Okay, wo ich geguckt habe, war im Ticketsystem, in dem wir die Anträge haben. Ich gehe jetzt mal nochmal die Mail-Queue anschauen. So, und dann habe ich jetzt den Slash am Saalmikrofon, der dann vermutlich was zu den Freiheitsservern sagen möchte. Ja, das mache ich ganz kurz. Ich fange damit an, dass ich in den Mumble-Chat einmal den Link poste, damit alle vor Augen haben, was gemeint ist. So. Gesagt, getan. Es geht um die Freiheitsserver-Initiative. Was hat es damit zusammengefasst auf sich? Ihr wisst ja, dass die Piratenpartei vereinzelt hier und da mal einen Tor-Server aufstellt und das dann auch mit einer Pressemitteilung begleitet. Und das ist eine super Sache, weil das zur technischen Lösung dieser ganzen Problemlage beiträgt, mit der wir zu kämpfen haben, also so NSA-Skandal, Vorratsdatenspeicherung, Angriffe auf Pressefreiheit, Angriffe auf File-Sharing-Community, Zentralisierung des Netzes und all sowas. Aber es gibt noch keine umfassende technische Lösung, die sowas mal ganz groß und systematisch aufzieht. Und genau da setzt die Freiheitsserver-Initiative an. Die möchte nämlich genau auf sowas zusteuern. Das kann aber nur dann funktionieren, wenn mindestens 8 Personen sich bereit erklären, diese Initiative dauerhaft mitzutragen. Und das müsst ihr euch so vorstellen, wann immer dann Leute auf uns zukommen und sagen, die Piraten machen ja nichts gegen Überwachungsskandal, ihr macht ja nichts, was habt ihr denn da zu zeigen? Dann können wir immer ganz bequem auf diese Initiative zeigen und sagen, guckt, das ist unser Beitrag. Das ist eine sehr politisch wirksame Angelegenheit und das ist etwas, was uns sehr gut stünde. Und von daher bitte ich euch, dass ihr euch mal ganz kurz damit befasst, das ist alles mit wenig Leseaufwand und anschaulich dargestellt. Und das ist eine Initiative, die kann viel Unterstützung gebrauchen. Wenn ihr nicht selber da euch mit einklinken könnt in diese 2 Teams, also ein Webseitenteam, 4 Personen und noch ein Tech-Team, 4 weitere Personen, dann vielleicht kennt ihr irgendwelche Personen, die da mitmachen können. Und verweist auf sie, twittert drüber, denn wir können wirklich alle gebrauchen, die da mitmachen. Kann ich ganz kurz was zu sagen? Wir hatten das auf unserer Klausur schon, das Thema freier Server. Das habe ich, da habe ich ein bisschen drüber referiert, weil ich mir ungefähr vorstellen kann, was das ist. Ein bisschen Techie-Kram. Und wir haben auch beschlossen, dass wir das irgendwie unterstützen. Allerdings ist das, glaube ich, ein bisschen aus den Augen verloren gegangen. Danke, dass du das heute noch einmal in diesen Werbeblock reingemacht hast. Ich glaube, das sollten wir auf der Website oder irgendwas mit Public irgendwas machen. Dicker? Ist schon. Vor einigen Tagen, es war am 30. also ja, also vor knapp einer Woche, wurde ein Blogbeitrag veröffentlicht, der ist auch in dem heutigen Tagesordnungspad verlinkt. Ganz unten, da steht Hintergrund und da ist dann der Link. Ja, danke. Ja, und Stellenausschreibungen haben wir auch veröffentlicht. Das haben wir in einer der letzten Vorstandssitzungen auch beschlossen, da habe ich mich dann darum gekümmert. / nur zur Information, ich würde gerne morgen im Laufe des Tages mal mit dir telefonieren. Okay, ruf an, wie du lustig bist. Ja, okay, wenn ich die Nummer noch finde, sonst sage ich dir Bescheid. Mhm. Okay, ein kleiner Nachtrag für Mario hätte ich noch. Die Mail ist tatsächlich eingegangen, es wurde allerdings daraus kein Antrag gemacht. Warum, kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt zumindest mal nachgefragt und versucht, das zu klären. Gut, gut. So, dann, das wäre dieses, also die Uhrzeit ist 21.27 Uhr, die Situation unverändert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich wirklich guten Gewissens an dieser Stelle bereits davon ausgehen kann, dass wir für heute fertig sind. Seko, wie sieht das mit dir aus? Naja, ich habe nichts dagegen, wenn wir fertig sind, weil ich vorhin erst nach Hause gekommen bin, schnell was runtergeschlungen habe und noch nicht wirklich Feierabend hatte. Also von daher, wenn es keine Fragen gibt, können wir gerne Feierabend machen für heute und treffen uns in einer Woche wieder. Ich ringe auch noch mit mir, ist ein Popcorn-Fass aufzumachen oder euch gute Nacht zu wünschen. Ich habe auch den Eindruck, dass ihr ziemlich müde seid. Ich lasse Popcorn sein. Gute Nacht. Ja gut, dann ist das eben so. Dann beschließe ich an dieser Stelle jetzt die Bundesvorstandssprechstunde am 5. Oktober um 21.28 Uhr. Dann ist das jetzt eben so. Ich bitte darum, die Aufnahmen einzustellen und wünsche denjenigen, die ins Bett gehen wollen, eine gute Nacht und einen erholsamen Abend. Tja. Euch auch allen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.